Schau zu mir hinauf und sag mir, worauf du wartest, weshalb du so durch die Vergessenheit wartest. Immer weiter entfernst du dich. Sag mir, siehst du mich denn nicht? Suchst du mich in der Dunkelheit? Steh ich doch schon hier die ganze Zeit. Dreh dich um und blick mich an, sonst ist bald die Chance vertan. Tust du es, werden wir fortan jeden Morgen den Tag zusammen beginnen. Lass doch nicht noch mehr Zeit verrinnen. Day and night, I'm staring into the light. I'm losing my fright. All these fragile dreams, nothing like it seems. I will always love you, trust my words, because loneliness hurts. Deep in your eyes, I see us sitting by a lake. My body shakes, I'm freezing, but you take me in your arms and say everything will be alright sometimes. Wir sind eine Einheit, wir sind die Zweisamkeit, wir bauen uns die Heimat, die uns all die Jahre hat gefehlt, und wir sperren sie aus. Die Einsamkeit, die uns all die Zeit gefoltert hat. Nun gehen wir hinaus in eine Welt voller Hass, Schuld und Intoleranz. And still I'm blinded by the love you give me, I hope the shine is real. Ein Wald der Liebe, blind bin ich durch all die Schatten. Könntest du mir nur verraten, was die Wahrheit nun ist? Du kannst dir nicht denken, was ich gäbe, um zu wissen, was es ist. Through the forest have I gone, but Athenian found I none, on whose eyes I might approve this flower's force in stirring love. Night and silence. Who is here? Pretty soul, she durst not lie near this lack love, this kill courtesy. Churl upon thy eyes I throw all the power this charm doth owe. Wer sieht die Sinnlosigkeit dieses Moments der Einsamkeit? Alle schlafen weit und breit mit Zuneigung in meinem Sinn. Such ich dich nur, wo bist du hin? Willst du mich denn nicht noch einmal sehen, dies letzte Mal, bevor wir vergehen? Und die Nachtigall singt ihr stilles Lied, zeigt uns das Leid, das sonst keiner sieht. Im Labyrinth, dem keiner entflieht, irre ich umher auf der Suche nach dir. Denn du bist geflohen vor mir, in meiner Hoffnung streich ich dir durchs Haar und wünsche mir, es wäre wahr. It's just another day to survive. It's just another kiss by you to revive our love. Und ich stehe im Schummerlicht, meine Gedanken schweifen wieder davon. Du stehst vor mir und siehst mich nicht. Und wenn du, Engel der Nacht, es nicht schaffst zu fliegen, weil deine Flügel gebrochen sind, so lass dich tragen vom Wind, denn er zeigt dir den Weg.